ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks. Der Krimi-Podcast. Jacqueline! Herr Wirth. Ich habe Angst. Wo waren Sie? Sie können mir nichts beweisen. Ist das Ihre Hose? Nein, doch. Das ist nicht wahr. Ich habe nichts gemacht. Jemand rief mich an. Ich sage ja, ich habe es getan. Ich bin in Behandlung. Nein. Was sagen Sie? Ich kann es nicht. Herbert. Marion? Aber Heinz ist tot. Sie sind nicht Otto Schlünzel. Nein, ich habe Tante Hedwig nicht erschossen. Das ist alles. Hallo. Hallo. Sie heißen? Otto Schlünzel. Ich habe damit nichts zu tun. Hallo. Wer spricht denn da? Gisela. Kein Mucks und damit herzlich willkommen zu Ihrem Lieblingspodcast. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Hier präsentieren wir Ihnen jeden Donnerstag interessante Krimi-Oldies aus den Radioarchiven, Funkfundstücke, die kaum noch jemand kennt. Wir tauchen ein wenig in die Geschichte des Hörspiels in Deutschland ein. Und das ist diesmal ganz leicht, denn wir wollen diese Kein-Mucks-Folge jemandem widmen, der am 8. Juni 100 Jahre alt geworden wäre. Dem Schauspieler, Vorleser, Synchronsprecher und Regisseur Walter Niklaus. Achtung, Achtung, meine Damen und Herren, wir beginnen mit der Übertragung. Eine Stimme wie ein Dinner-Gong. Seine Fans haben sie sofort im Ohr. Walter Niklaus klang so unverwechselbar, dass man ihn auch die Stimme der DDR nannte. So charismatisch, dass er häufig als Sprecher in Dokumentationen und als Erzähler in Fernsehfilmen zum Einsatz kam. Hier als Chronist in Sachsens Glanz und Preußens Gloria. Februar 1733. Ein Mann auf dem Wege von Warschau nach Dresden. Ein Mann mit einer historischen Mission. Ein mächtiger Mann. Dieser Mann ist Heinrich von Brühl. Mitte der 80er Jahre entstand diese Serie. Eine Großproduktion des Fernsehens der DDR. Ein aufwendiger Historienfilm mit opulenten Schauplätzen und Kostümierungen. Es war die teuerste Serie, die die DEFA, die Deutsche Film AG, mit Sitz in Potsdam-Babelsberg überhaupt machte. Und sie lief international. Walter Niklaus war bei der Ursendung zu Weihnachten 1985 längst ein Star. Hier war er zwar nur zu hören, aber das reichte. Wer hätte diesen Part damals sonst sprechen sollen? Aber Sachsens Glanz und Preußens Gloria wirken, vielfach gespiegelt und gebrochen, in die Zukunft. Sachsens Glanz und Preußens Gloria. 6 Folgen gab es. Zu sehen waren Theater-, Film- und Fernsehveteranen wie Edzard Hausmann, Gunter Schoß und Rolf Hoppe. Und mit diesem Rolf Hoppe hatte Niklaus in Erfurt angefangen. Zu Beginn der 50er Jahre trafen sie sich auf der Schauspielschule. Ach, sieh mal einer an. Walter Niklaus wurde 1925 in Köln geboren. Sein Berufswunsch ist ihm schon in der Schule klar. Hier erzählt er ihn in einem Interview. Irgendwann haben wir ein Aufsatzthema gestellt bekommen, was ich einmal alles habe werden wollen. Mir fiel nur ein, ich habe nie was anderes werden wollen als Bühnenschauspieler oder ich weiß nicht, was ich geschrieben habe. Und es war also ein sehr, sehr knapp gehaltener Aufsatz. Nach seiner Zeit in Erfurt wurde er Spielleiter am Cottbuser Theater, später in Schwerin und dann wieder an den Erfurter Bühnen. Er spielt mit Erik S. Klein und Hilmar Tate, die er später bei seinen Arbeiten für Radio DDR wiedertreffen sollte. 1955 steht Walter Niklaus erstmals vor der Kamera in einem DEFA-Kinofilm Ernst Thälmann, Führer seiner Klasse. Zahlreiche Film- und Fernsehrollen sollten folgen. Rufen Sie im Amt an, sagen Sie Bescheid, was für einen Fang wir hier gemacht haben. Und oftmals wird er als Schurke besetzt. Hier 1967 in Er ging allein. Umdrehen. Also hören Sie, sind doch von nicht so albern zu glauben, dass Sie mir einen Einbruch anhängen können. Was bin ich? Albern? Ja, ich sagte albern. Ich könnte auch sagen blöd. Haben Sie gehört? Der Herr beleidigt einen Beamten während einer dienstlichen Handlung. Rums, ja, das war eine Ohrfeige. Walter Niklaus spielt in diesem Zweiteiler einen ruppigen Kriminalbeamten aus dem Westen, dem Land der rauen Sitten und korrupten Polizisten. So wurde es damals dargestellt. Kriminal- und Spionagegeschichten waren im DDR-Fernsehen oft im Programm. Wilson, nehmen Sie doch Platz. Das ist Walter Niklaus 1973 zusammen mit Armin Müller-Stahl in »Das unsichtbare Visier«. Müller-Stahl verkörpert einen Agenten der Staatssicherheit namens Detjen, der bei einem Einsatz in Südamerika auf einen seltsamen Mann namens Wilson trifft. Wovon reden Sie? Für unser Gespräch genügt es, dass ich unterrichtet bin. Hübsch gesagt. Nicht wahr? Ich vertrete eine amerikanische Interessengruppe, die sich für Leute wie Sie interessiert. Die erste Staffel dieser Agenten- und Abenteuerserie war ein Publikumshit. Über 50% schauten damals zu. Ein Mann wie Sie würde ich gerne zu meinen Informanten zählen. Und die Central Intelligence Agency verfügt über erhebliche Mittel für solche Zwecke. Es geht mir nicht ums Geld. Außerdem bezweifle ich, dass Sie Ihre Freude an mir hätten. Wollen Sie nicht möglichst bald wieder nach Deutschland zurück? Natürlich. Sehen Sie, da haben wir doch einen gemeinsamen Nenner. Und auch hier konnte Walter Niklaus seine Sprechtechnik ausspielen. Er bekam genretypische Klassikertexte. Ich werde zu gegebener Zeit auf Sie zukommen, Senior Detjen. Das unsichtbare Visier, diese fantastische Titelmusik von Walter Kubitschek, wurde durch die Fernsehausstrahlung zum Schallplattenhit. Zwei Staffeln in 16 Folgen gab es bis 1979 und mit Feuerdrachen eine inoffizielle Nachfolgeserie. Eines muss man dazu wissen, das echte Ministerium für Staatssicherheit hatte das unsichtbare Visier damals beim Fernsehen der DDR beauftragt, um sein Image aufzupolieren. Doch, oh Wunder, das gelang nicht. Der Fall ist abgeschlossen, Leutnant. Lassen Sie mir das Protokoll heraufschicken. Walter Niklaus war seit den späten 50er Jahren natürlich auch in Hörspielaufnahmen des Rundfunks der DDR dabei. Sie sind ein fähiger Beamter, aber Sie haben zu viel Fantasie. Der Teich ist zu tief, die Fische sind zu groß für uns. Das ist er 1961, sein erster Auftritt in einem Kriminalhörspiel. Die Stadtverwaltung besteht auf der politischen Sauberkeit des Polizeiapparats. So gern ich Sie behalten möchte, mir sind die Hände gebunden. Der Tod ist kein Geschäft von Heiner Müller. Es geht um die Korrumpierbarkeit amerikanischer Polizisten durch die Mafia. Ich muss Sie bitten, mir Ihre Dienstmarke und Ihre Legitimation auszuhändigen, Brandon. Auf rund 300 Hörspieleinsätze brachte es Walter Niklaus in über 60 Jahren, als Schauspieler wohlgemerkt. Als Regisseur von Funkhörspielen war er aber noch aktiver. Für Der Tod ist kein Geschäft hatte Niklaus noch in Berlin im Aufnahmestudio gestanden. Kurz darauf verlagerte sich sein künstlerischer Schwerpunkt nach Leipzig. 1964 wird er Leiter der dortigen Regiegruppe für die Hauptabteilung Funkdramatik des Rundfunks der DDR. Das Funkhaus Springerstraße wird Niklaus zweites Zuhause. Dieses Funkhaus gab es seit 1946. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte die sowjetische Besatzungsmacht dort zunächst übergangsweise Radio Leipzig aufgebaut. Kurz darauf wurde die Station in Mitteldeutscher Rundfunksender Leipzig umbenannt. Dies, wohlgemerkt, war nicht der MDR, den wir seit 1991 kennen. Dieser Nachkriegsmitteldeutsche Rundfunk ist nur für wenige Jahre aktiv gewesen, hatte aber eine eigenständige Hörspielabteilung und eigene Studios. Was war weiter? Berichten Sie doch endlich zusammenhängender. Dann kam das Jahr 1952. Walter Niklaus ist noch in Erfurt am Theater, als die Zentralisierung der DDR beschlossen wird. Die fünf Länder werden in Bezirke aufgeteilt und der Rundfunk in Berlin vereinheitlicht. Alle Radioprogramme kommen fortan aus dem neuen Funkhaus Nalepastraße in Berlin-Oberschöneweide, die Fernsehprogramme aus den Studios in Berlin-Adlershof. Der Sender Leipzig heißt nun Berlin 3. Erst ab den späten 50ern gibt es wieder regionale Fenster aus Halle, Dresden, Weimar und eben Leipzig. Sonderbar. Sehr sonderbar. Als Walter Niklaus 1964 die Hörspielstudios Springerstraße reaktiviert, erschafft er mit den Regiekollegen Günter Bormann, Annegret Berger und Klaus Zippel den Leipziger Hörspielsound. Keine besonderen Spuren, keine eindeutigen Fingerspuren des Mörders, keine Tatwaffe. Und konnte sich richtig austoben. Er spielte Ermittler, Ärzte, Staatsanwälte, Richter. Angeklagter, Ihre Aussage steht im Widerspruch zum Ermittlungsbericht. Und als Regisseur half er über Jahrzehnte Schauspielerinnen und Schauspielern wie Rolf Hoppe, Kurt Böwe, Jutta Wachowiak oder Jürgen Hensch. Wir wollen Ihnen gleich zwei Hörspielkrimis mit Walter Niklaus vorstellen. Beide stammen aus Leipzig. Der erste kommt jetzt. Moment, aber der Fall ist für mich noch nicht abgeschlossen. Sagen Sie das dem Herrn Staatsanwalt. Das ist Inspektor Wimber von Scotland Yard. Der bekommt einen Mordfall auf den Tisch und muss verwundert feststellen, dass eine Londoner Tageszeitung offenbar schon mehr weiß als er selbst. Redaktionsschluss heißt dieser kurze Hörspielkrimi von 1979 in der Regie von Walter Niklaus Kollegen Hans Knötsch. Gute Unterhaltung und Vorspann ab. Krimi. Krimi. Krimi am Freitag. der Titelseite. Wer spricht denn da? Der Name Pitt Hawkins sollte Ihnen bekannt sein. Pitt Hawkins? Er hat sich soeben in seiner Wohnung erschossen. Was denn? Hawkins hat sich in seiner... Ich wusste, dass Ihnen das Genugtuung bereitet. Wer sind Sie? Sie hatten schon lange keinen Exklusivbericht mehr. Diese Meldung groß aufgemacht könnte Ihr angeschlagenes Image als Journalist ein wenig aufbessern, aber beeilen Sie sich. Sie wissen doch, wo er wohnt. Naja, aber... Hallo? Hallo? Redaktionsschluss. Ein Kriminalhörspiel von Jens Simon. Inspektor Wimber. Nein, Neuigkeiten gibt es in der Selbstmordaffäre Hawkins nicht. Moment. Aber der Fall ist für mich noch nicht abgeschlossen. Sagen Sie das dem Herrn Staatsanwalt. Danke. Weshalb so gereizt, Chef? Weshalb so gereizt? Weil ich nach wie vor nicht an diesen Selbstmord glaube. Aber Inspektor, Hawkins saß am Schreibtisch, die Pistole in der Hand. Ein Schläfenschuss. Und das Motiv? Angst. Der Drohbrief mit einer höllisch kurzen Frist zur Lieferung von Ersatzware lag doch auf dem Schreibtisch. Kein Motiv? Das Einzige, was damit für mich feststeht, ist die Tatsache, dass das vor 3 Tagen in einem Schließfach von Victoria Station gefundene Heroin tatsächlich in Hawkins Auftrag dort deponiert wurde. Ein Mann wie Hawkins lässt sich doch nicht aus nächster Nähe umlegen, in seiner eigenen Wohnung. So einer erschießt sich aber auch nicht wegen einer hochgegangenen Ladung Rauschgift. Hawkins war ein alter Kunde von mir. Clever, gut aussehend, eiskalter Rechner. Verdammt lebendiger Bursche mit seinen 35 Jahren. Glatt wie ein Aal. Naja, hat die Spurensicherung schon was ergeben? Nichts, was uns weiterbringt in Ihrer Tätertheorie. Und unsere beiden Singvögelchen, Granger und Jackson? Ach, totale Fehlanzeige. In Ihren Kreisen wird der Fall totgeschwiegen. Ich vermute, der Täter gehört keinem der großen Ringe an, die den Markt beherrschen. Vielleicht ein Fixer, dem Hawkins keinen Stoff mehr rausrückte, oder ein kleiner Händler. Ach, was weiß ich. Und wo wollen Sie ansetzen? Ansetzen ist gut, keine Ahnung. Schreibt in die Presse. Tja, bisher überall nur 10 Zeilen. Das heißt, mit einer Ausnahme, die Depeschenpost bringt einen ganz ausführlichen Bericht. Kann ich mal sehen? Ja, bitte. Ach, das ist ja merkwürdig. Wir haben doch erst gestern spätabends die Presse informiert. Sogar eine Titelseite als Aufmacher. Ja, vielleicht hat die Depeschenpost einen späteren Redaktionsschluss. Wäre denkbar. Sagen Sie mal, ist Ihnen an dem Artikel nicht was aufgefallen? Die ungewöhnliche Länge. Und? Sonst nichts? Nein. Green. Schwere Eichenmöbel geben dem Raum eine eigenartige Bürgergediegenheit, immer wieder kontrastiert durch fast verspielte Details, wie jener kleinen Biedermeier-Uhr auf der Anrichte Nostalgie auch in Gangsterkreisen. Die Uhr. Ich habe keine solche Uhr gesehen. Und? Weiter fällt Ihnen nichts auf? Eigentlich nicht, Chef. Keiner der Journalisten hat das Tatzimmer betreten. Denn dort war ja die Spurensicherung noch tätig. Ich habe auch keine Tatortbeschreibung gegeben, wenn Sie sich erinnern. Auch nicht diesem Herrn, wie heißt eigentlich der Schreiberling? Williams. Auch ihm nicht. Woher also kennt der Mann die Details? Ja, bitte. Inspektor Wimber, Scotland Yard. Wir suchen Mr. Williams. John Williams. Den Reporter. Tut mir leid, Inspektor. Er ist nicht im Haus. Und der Verlagsdirektor? Bedauere. Auch Mr. Krepley ist momentan nicht anwesend. Ah. Vielleicht kann ich Ihnen... Sie sind seine Sekretärin, Mrs.? Miss Callaghan. Miss Callaghan. Hat Mr. William sich was zu Schulden kommen lassen? Glauben Sie auch, jeder, für den sich die Polizei mal interessiert. Das Renommee unserer Zeitung. Verstehen Sie? Ah ja. Wir wollten auch nur wissen... Oh, eine hübsche Uhr. Spätes Biedermeier, ein sehr seltenes Stück. Wirklich? Ungewöhnlich schön. Was wollten Sie wissen, Inspektor? Ja, ob Sie eine Ahnung haben, auf welche Weise Mr. Williams zu den Tatortdetails für seinen heutigen Artikel gekommen ist. Würden Sie mir verraten, wie Sie sich Indizien beschaffen, Inspektor? Selbstverständlich nicht. Ebenso wenig verrät ein Journalist seine Quellen. Selbst wenn die Quelle nur die eigene Fantasie wäre. Haben Sie eine Ahnung, ob ich Mr. Williams zu Hause antreffe? Um diese Zeit vielleicht noch. Noch? Versuchen Sie es. Yorktown Street 4. Danke, Miss Kelly. Cambridge Club? Mr. Grapley, bitte. Hallo, ich bin's. Ein Inspektor vom Yard war hier. Wegen Williams. Ja. Ja, alles okay. Bitte kommen Sie. Danke. Aber mein Mann ist nicht da. Tut mir leid. Und wo er ist, können Sie uns nicht sagen, Mrs. Williams? Doch. In irgendeiner Kneipe. Suchen Sie ihn. Ich zahle Ihnen 10 Pfund, wenn Sie ihn finden. Kennen Sie diesen Bericht? Tod eines Gangsters? Nein. Lesen Sie die Artikel Ihres Mannes nicht? Ich interessiere mich nicht dafür, ob irgendein Hund überfahren wird oder sich zwei Weiber auf der Straße prügeln. Wie soll ich das verstehen? Etwas anderes finden Sie kaum in seinen Notizen. Klatsch und Tratsch auf der letzten Seite. Unterm Strich. Dieser Bericht steht auf der Titelseite. Muss ein ungewöhnlich lichter Moment bei ihm gewesen sein. Das heißt, Sie können uns auch nichts über seine Quellen sagen, aus denen er seine Informationen bezieht. Ich kann Ihnen gar nichts über meinen Mann sagen. Wir sprechen kaum noch miteinander. Spät in der Nacht kommt er nach Hause, meist völlig betrunken, dann fällt er ins Bett und sobald er wieder nüchtern ist, verschwindet er. So geht das schon seit einem Jahr. Schon ein Jahr? Seit dem Tod unserer Tochter. Sie ist Nelly, nicht wahr? Ja. Kannten Sie meine Tochter? Das nicht, aber ich kenne den Fall. Sie war süchtig. Eine Überdosis Rauschgift. Daran ist sie gestorben. Mit 18 Jahren. Tut mir leid. Joan war mal ein hervorragender Journalist. Nellys Tod hat ihn völlig zerstört. Und mich auch. Ja, tut mir leid, dass ich Ihnen nicht gestern schon zur Verfügung stehen konnte, Inspektor. Als Verlagsleiter ist man viel unterwegs. Aber Mr. Grapley, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Der Tee, bitte. Oh, danke, Miss Kellige. Sie ermitteln in der Selbstmordaffäre Hawkins. In der Mordsache Hawkins. Mord? Ich denke... Ach, das wissen Sie noch nicht. Ja, da sind wir den Zeitungsleuten doch tatsächlich mal eine Nasenlänge voraus. Sie werden verstehen, dass ich das bedauere. In diesem Zusammenhang eine Frage, Mr. Grapley. Wann hat Ihre Zeitung Redaktionsschluss? Wieso, hat das etwas mit dem Fall zu tun? Im Prinzip nicht. Ja, wir haben leider den frühesten Redaktionsschluss aller Londoner Morgen Zeitung. Das macht die Konkurrenz immer schwieriger. Unsere Meldungen sind selten auf dem letzten Stand, die alten Maschinen, Sie verstehen. Aber Sie sind dabei zu modernisieren, wie wir gesehen haben. Ja, bei laufender Produktion. Und fast zu spät, um noch den Anschluss an die Konkurrenz herstellen zu können. Ja, Sie haben meine Frage noch nicht ganz beantwortet. Ah, ja. Ja, der Redaktionsschluss. Eben, ja. 23 Uhr. 23 Uhr. Da war Williams Artikel gestern schon fertig. Nein, erst eine halbe Stunde später. 95 Zeilen. Ja, wir mussten die Titelseite nochmal völlig umstellen. Aber so eine Meldung. Es hat höllische Anstrengungen gekostet, den Zeitverlust aufzuholen und noch rechtzeitig anzudrucken. Um 23.30 Uhr war der Bericht also in der Setzerei. Ich habe aber erst kurz vor Mitternacht eine Presseinformation gegeben. Können Sie mir das erklären? Nein. Nein, aber gute Journalisten hören die Flöhe husten. Nach Ansicht seiner Frau ist John Williams kein guter Journalist. Zumindest seit einem Jahr nicht mehr. Tja, jeder hat mal eine Sternstunde. Auch ein Trinker mit nur wenig lichten Momenten? Ich schätze, bei diesem Aufsatz hat die Erinnerung Pater gestanden. Erinnerung? Woran? An einen früheren Besuch. Seine Tochter war Hawkins' Geliebte. Was war sie? Ach, das wussten Sie ja nicht. Ja, sie tat es, um an Heroin heranzukommen. Noch zu ihren Lebzeiten war Williams mal bei Hawkins. Er wollte ihn bewegen, ihr nichts mehr zu geben. Hawkins hat ihn rausgeworfen. Das erklärt vielleicht die Kenntnis der Örtlichkeiten, nicht aber die Details über Hawkins Tod in seinem Bericht. Ja. Ja, nach dem Tode seiner Tochter hat Williams in angetrunkenem Zustand im Kollegenkreis mehrfach mit Rache an Hawkins gedroht. Soll das heißen, Sie verdächtigen ihn? Ach, aber nein, warum nein. Warum sagen Sie es uns dann? Ja, na, ich fühle mich dazu verpflichtet. Besonders, wo es doch jetzt um Mord geht. In welcher Kneipe haben Sie ihn denn aufgelesen? Sie werden lachen, zu Hause, und zwar stocknüchtern. Holen Sie ihn rein. Ach, und der Bericht der Autopsie? Liegt noch immer nicht vor. Bitte, Mr. Williams. Sehr, danke. Was wollen Sie denn von mir, Inspektor? Guten Abend. Also, was ist? Setzen Sie sich. Sie halten mich für Hawkins' Mörder. Sehen Sie es? Vor einem Jahr, Inspektor. Da hätte ich es möglicherweise getan, ja. Aber heute? Ja. Sehen Sie sich mal an, wie meine Hände zittern. Der Alkohol. Ach, ich hätte doch sonst wo ihn getroffen, aber nicht seinen präzisen Schläfenschuss zustande gebracht. Woher wissen Sie denn, dass Hawkins in die Schläfe geschossen wurde? Woher wissen Sie das? Weil ich es gesehen habe. Weil Sie ihn erschossen haben? Nein. Nein, verdammt nochmal. Ich war dort, ja. Aber da war er schon tot. Wieso sind Sie bei ihm gewesen? Weil ich einen Anruf bekam. Jemand sagte mir, dass sich Pitt Hawkins in seiner Wohnung erschossen hat. Und wenn ich einen Exklusivbericht machen will, dann soll ich sofort hinfahren. Wer hat Sie informiert? Seinen Namen hat er mir natürlich nicht gesagt. Also nur, dass ich mich beeilen soll und dann... dass mir der Tod von Hawkins doch Genugtuung bereiten müsse. Ja, und? Ja, und dann bin ich hingefahren. Die Wohnungstür stand offen und da saß er. Wir bekamen auch einen anonymen Anruf, der uns über seinen Tod informierte. Natürlich, ja. Der kam von mir. Das dachte ich mir fast. Und dann setzte ich mich in eine Kneipe und schrieb den Artikel. Und der anonyme Anrufer? Weshalb hat er gerade Sie informiert? Tja, vielleicht ein Menschenfreund, dem er was Gutes tun wollte. Auf jeden Fall einer, der den Toten vor Ihnen gesehen hat. Möglich. Durchaus möglich. Naja, jeder Journalist wartet auf die große Story und beim solchen Fall, da schlägt man eben zu. Glauben Sie an eine derartige Menschenfreundlichkeit? Ja, ich weiß ich glaube eher, da wollte Ihnen jemand ein Bein stellen, was anhängen. Denken Sie mal genau nach. Hat Ihnen der Anrufer noch irgendetwas gesagt? Nein, nein, nein. Es war ja nur ein ganz kurzes Gespräch. Er sprach auch mit verstellter Stimme. Tja, Mr. Williams. Ja, Moment, Moment. Doch, natürlich, er sagte noch etwas, ja. Warum und was? Ja, dass ich mit einem solchen Bericht mein angeschlagenes Image als Journalist aufbessern kann, so ähnlich. Na, da hätten Sie beinahe das Wichtigste verschwiegen. Wieso? Was ist denn daran so wichtig? Sagen Sie, Sie erwähnen in Ihrem Bericht eine Biedermeier-Uhr. Ja, ja. Aber sie stand nicht auf der Anrichte, als wir das Zimmer untersuchten. Ja, da muss ich sie wohl früher mal gesehen haben. Also im Vorzimmer meines Chefs steht auch so eine Uhr. Bei Miss Killigan? Ja, ja. Ja. Und jeden Tag erinnerte sie mich an diesen Dreckskerl, an diesen Hawkins. Diese Uhr soll ein seltenes Stück sein. Spätes Biedermeier. Ja. Na, wenn Sie meinen. Bei Hawkins stand jedenfalls die gleiche Uhr. Danke, Mr. Williams. Sie haben uns sehr geholfen. Ich? Sie können nach Hause gehen. Ja. Naja, also dahin wohl kaum, aber ein Whisky kann ich jetzt schon vertragen. Kommen Sie, Green. Wir fahren noch mal in Hawkins Wohnung. Tatsächlich. Die gleiche Uhr. Aber ich könnte schwören, als wir herkamen, stand sie nicht da. Stand sie auch nicht, Inspektor. Sie lag unter allerhand Sachen in einer Kommode. Und nun sehen Sie sich das mal an. Eine Antenne? Ein getarntes Funksprechgerät, das Ganze. Ein Sender? Ja, Inspektor. Tadellos präpariertes Ding. Und wo ist die Gegenstation? Möchte ich auch gern wissen. Also, stellt mir die Bude nochmal auf den Kopf, sucht mir alle Bilder, Briefe, Notizen oder was immer ihr findet. Auch wenn es scheinbar in gar keinem Zusammenhang zu dem steht, was hier passiert ist. Okay, Inspektor. Sergeant Power. Er ist hier. Für Sie, Inspektor. Wimber. Ach, das ist ja interessant. Ich danke Ihnen, Dr. Stewart. Der Obduktionsbericht. Ja. Hawkins war schon tot, bevor der Schuss ihn traf. Die wirkliche Todesursache war Herzlähmung durch ein indianisches Pfeilgift. Kurama. Vermutlich. Es wirkt unheimlich schnell und soll Hawkins durch einen Einstich mit einer Injektionsnadel in die linke Schulter beigebracht worden sein. Sie haben sich also nicht geirrt. Der Schuss sollte einen Selbstmord vortäuschen. Sie sagen es. Ich habe hier ein Bild gefunden, Inspektor. Schauen Sie mal. Hawkins mit einem nackten Mädchen. Das ist ja interessant. Also, wenn mich nicht alles täuscht, das ist doch die kleine Nellie Williams. Offensichtlich auf einer höchst obskuren Party unseres Freundes Hawkins. Ja. Ja, es ist Nellie Williams. Wo lag das Foto? Am Schreibtisch, aber sehen Sie sich doch die Aufnahme mal ganz genau an. Also besonders die Glastür. Da spiegelt sich doch jemand. Hm. Nun, vielleicht können Sie damit was anfangen. Das kann doch nicht wahr sein. Guten Abend, Miss Kellige. Guten Abend. Nanu, Inspektor? Um diese Stunde noch, ich bin im Begriff zu gehen. Nur eine Frage, Miss Kellige. Mr. Grapley ist nicht da. Ihre Uhr übrigens auch nicht. Was für eine Uhr? Das seltene Stück. Die Biedermeier-Uhr. Der Chef hat sie mit nach Hause genommen, sie gehört ihm. Diese Uhr ist nicht so selten, wie Sie glauben. Bitte hier, ein zweites Exemplar. Ihr Chef scheint auf eine Fälschung hereingefallen zu sein. Er ist Kenner. Und dann hat sie ein paar für eine Uhr seltsame Eigenschaften. Hier, an dieser Kugel zum Beispiel, können Sie ziehen. Und heraus kommt eine Antenne. Und wenn Sie hier noch aufklappen, da ist es ein betriebsfertiges Funksprechgerät. Was geht mich das an? Vielleicht gar nichts. Ihnen wollten wir eigentlich auch nur einen fotografischen Tipp geben. Wenn Sie Aufnahmen gegen einen gläsernen Hintergrund machen, sollten Sie aufpassen, dass Sie sich nicht selbst darin spiegeln. In einer Tür zum Beispiel. Wovon reden Sie eigentlich? Von diesen Fotos, die Sie von Hawkins und Nellie Williams machten. Und nun mal zur Sache. Ihr Chef stellt die Zeitung auf fotomechanischen Druck um. Eine äußerst kostspielige Angelegenheit. Wie finanziert er das? Wir haben Kredite aufgenommen. Eben nicht. Und das machte mich stutzig. Sie haben die Maschinen bei der Firma Granger & Rex in Philadelphia bar bezahlt. Ich habe es nachprüfen lassen. Inspektor, was ist daran so Besonderes? Dass Sie mit einer nicht mehr konkurrenzfähigen Zeitung, bei täglich sinkender Auflage, ohne Kredite, eine Millioneninvestition finanzieren konnten, Mr. Greibel. Ich habe stille Teilhaber, die anonym bleiben möchten. Nein, aber Sie haben eine illegale Geldquelle. Rauschgifthandel. Das ist ja ungeheuerlich. Sie verdächtigen mich... Diese Uhr, Mr. Grabley. Ja, was wollen Sie damit? Es ist eine ganz besondere Uhr. Man braucht nur an dieser Kugel zu ziehen und diese Ornamentik beiseite zu schieben, aber das wissen Sie ja besser als ich. Wie wäre es, wenn Sie mal in dieses Mikrofon sprechen? Ich denke nicht daran, dieses Theater mitzumachen. Na schön. Miss Kellige, Mr. Grabley möchte Sie sprechen. James? Irene? Ja, wo bist du denn? Vor deinem Haus. Im Wagen von Inspektor Wimber. Aber... Gib auf, James. Der Inspektor weiß alles. Worauf warten Sie noch? Verhaften Sie mich. Auf Ihr Geständnis. Ich konnte mit der Depeschenpost der Konkurrenz nicht mehr standhalten. Die veralteten Maschinen. Ich musste modernisieren oder das war aus. Da bot mir Hawkins, den ich durch Arlene Kelligan auf einer Party kennenlernte, seine Hilfe an. Danach benutzte ich mein Dienstreisen ins Ausland, um Rauschgift einzuschleusen. Hawkins und ich waren Partner geworden. Aber dann... Was dann? Ich wollte ja aussteigen aus dem Geschäft. Aber Hawkins erpresste mich. Ich sollte weitermachen. Ich wusste nicht mehr ein noch aus, Inspektor. Da besorgte mir Arlene Kelligan das Pfeilgift und ich habe... Ja, Sie täuschten einen Selbstmord vor und lenkten alle eventuell auftretenden Verdachtsmomente auf Ihren Mitarbeiter John Williams. Mr. Grabley, ich bin nicht Ihr Richter, aber wenn ich Ihr Richter wäre, allein das würde mir genügen, um Sie auf Jahre ins Zuchthaus zu bringen. Sie hörten Redaktionsschluss, ein Kriminalhörspiel von Jens Simon, Dramaturg Ludwig Achtel. Die Sprecher waren Inspektor Wimber, Walter Niklaus, Green, sein Assistent, Michael Christian, Mr. Grabley, Verleger, Hans-Joachim Harnisch, Miss Callaghan, dessen Sekretärin, Ingeborg Nass, John Williams, Journalist, Hans Knötsch, Jane, dessen Frau, Irma Münch. Power, Mitarbeiter der Mordkommission, Helmut Helsdorf. Schnitt, Carmen Tormann. Ton, Wolfgang Masthoff. Regie, Hans Knötsch. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 17. August 1979 um 21.30 Uhr auf Radio DDR 1. Zu seinem 100. Geburtstag bringen wir gleich noch ein Hörspiel mit Walter Niklaus. Redaktionsschluss war ein Krimi am Freitag, das haben Sie zu Beginn erfahren. Aus dieser Reihe haben wir in Kein Mucks ja schon oft Beispiele bringen können. Und eben weil um 22 Uhr schon Nachrichten kamen, waren die Freitagskrimis immer nur eine halbe Stunde lang. Darum ist es erstaunlich, dass man sich hier sogar noch weniger Zeit genommen hat. Redaktionsschluss ist 23 Minuten und 18 Sekunden lang. Und das macht das grundsätzliche Handicap des Krimis am Freitag noch augenfälliger. Die Stücke sind manchmal einfach zu kurz. Es gibt zu wenig Raum für Verdachtsfiguren, falsche Spuren, Irrtümer oder den berühmten zweiten Mord, mit dem keiner rechnen konnte. Daher bleiben die Krimis am Freitag manchmal Stereotyp, die Figuren Abziehbilder. Dafür haben die Krimis immer ein prima Tempo. Und wenn Walter Niklaus, Ingeborg Nass und Hans-Joachim Harnisch eine Gegensprechanlage in einer Tischuhr finden, dann hab ich persönlich nichts zu meckern. Meine Damen und Herren, hören Sie nun unser zweites Hörspiel. Seit Mitte der 60er Jahre hatte sich Walter Niklaus Regiegruppe Leipzig im Rundfunksystem der DDR etabliert. Für die Hörspielproduktionen brauchte man viele Darstellerinnen und Darsteller und die fand Niklaus in den Theatern der DDR. An den Bühnen von Dresden, Halle, Weimar, Karl-Marx-Stadt, Erfurt, Görlitz, Eisenach und so weiter und Leipzig natürlich sowieso. Er klapperte die Städte ab, sah sich die Aufführungen an und wählte Dutzende von Kandidatinnen und Kandidaten aus, die er nach Leipzig in sein Studio einlud, um Mikrofonproben aufzuzeichnen. Bald hatte er rund 600 Testaufnahmen archiviert. Es waren Probespulen auf 9,5 cm pro Sekunde Heimtonband. Und damit hatte er den Überblick der ostdeutschen Schauspieler südlich von Berlin. Wir springen ins Jahr 1969. 7 Jahre bevor der Krimi am Freitag als formatierte Dachmarke startet, konnte Walter Niklaus auch längere Kriminalhörspiele inszenieren. Und so entstand ein 40-minütiges Stück namens »Schellfischaugen«. Das war sogar Niklaus' erster Krimi, den er als Regisseur verantwortete. Er erzählt die Geschichte eines Trickbetrugs. Wir sind wieder in London. Jane Johnson und Clifford Perkins, genannt Cliff, wollen ans schnelle Geld. Jane arbeitet als Kontoristin in einer Firma. Cliff ist Oberkassierer einer Bank. Natürlich hat diese Bank auch einen Direktor und sie dürfen raten, wer diese Rolle übernahm. Als Jane Johnson und Cliff Perkins spielen Alan Rappus und Jürgen Reuter und die waren hier erstmals in einem Hörspiel dabei, von Niklaus entdeckt. Den Ermittler in Schellfischaugen, Inspektor Hewison, spielt mal wieder Günther Grabbert, auch der ein DDR-Krimi-Veteran. Es geht los. Ein Hörspiel aus Leipzig, aufgenommen 1969, urgesendet 1970, in der Regie von Walter Niklaus. Schellfischaugen. Ein Kriminalhörspiel von Ruth Herfurt. Cliff, glaubst du wirklich, dass die ganze Sache so abläuft, wie du denkst? Wäre gelacht, wenn wir das nicht schaffen. Ich weiß nicht, Cliff. Ich brauch bloß daran zu denken, wie mühsam ich mich hab hocharbeiten müssen. Lehrling, Hilfskassierer, Kassierer, jetzt endlich Oberkassierer. Nach 12 Jahren, die besten Jahre meines Lebens, immer nur geschuftet für andere. Ja, Cliff. Aber, Cliff, eigentlich verdienst du doch jetzt nicht schlecht. Wollen wir uns nicht alles lieber noch einmal überlegen? Ich denke nicht daran. Die paar Pfund, die wir gespart haben, davon können wir uns nicht mal die Möbel für ein einziges Zimmer kaufen. Nein, wir müssen jetzt handeln. Wie du meinst, Cliff. Also kommen wir zur Sache. Morgen ist Lohntag bei euch. Was machst du? Ich komme zu euch in die Bank, stelle mich in die Schlange und wenn ich dran bin, lege ich dir den Scheck und die Ledertasche hin. Richtig. Dann zähle ich dir das Lohngeld vor und stecke es in die Tasche. Und dazu, ganz nebenbei, einen Extrapacken von 25.000 Pfund. Du nimmst die Tasche mit dem Geld, machst, dass du aus der Bank rauskommst und saust auf dem schnellsten Wege in dein Büro. Ja, und wenn ich dort ankomme, verschwinde ich unauffällig in der Damentoilette und mache aus den 25.000 Pfund ein Postpäckchen. Karton, Papier und Bindfaden? Lege ich mir vorher hin. Gut, weiter. In der Mittagspause bringe ich dann das Päckchen zur City Trust and Savings Company. Das schaffe ich in 10 Minuten. Hin und zurück, je 10 Minuten. Macht 20 Minuten. Und wie lange wird es dauern, bis du das Päckchen in dem Safe deponiert hast? Höchstens 5 Minuten, wenn es nicht voll ist. Und du bist sicher, niemand weiß dort, dass deine Tante gestorben ist und du ihren Safe quasi geerbt hast? Oh nein, woher sollen sie das wissen? Ich hatte doch sowieso Vollmacht. Warum sollte ich das Fach ummelden? Ist ja schließlich egal, ob da in ihrer Kartei Mary Johnson oder Jane Johnson drinsteht. Schon gut, Jane. Hast du auch die Schlüssel noch? Ja. Verlier sie nicht. Ober, bitte zahlen! Sofort, Sir. Wenn du wüsstest, Jane, was für Summen mir tagtäglich durch die Hände gehen. Warum sollen wir uns nicht auch ein Stück von der großen Wurst abschneiden? Beehren wir uns, komme, Ihnen mitzuteilen, komme, dass die von Ihnen bestellten Posten Küchenmesser und Haushaltsscheren heute versandbereit gemacht wurden. Punkt. Die beiliegende Rechnung. Hallo, Jane. Bitten. Schon zurück von der Bank? Es war heute nicht so voll wie sonst. Außerdem muss ich doch noch die ganzen Lieferscheine für Manchester bis morgen fertig haben. Tüchtig, tüchtig. Du wirst jeden Tag hübscher, Jane. Man müsste dich auf der Stelle heiraten. Bist du so sicher, dass ich da mitmache? Du könntest wenigstens mal mit mir ausgehen. Ah, du weißt doch, Bill, dass ich keine Zeit habe. Der Stenokuss. Bill! Lass das Päckchen liegen. Bitte. Entschuldige, ich bin etwas nervös. Ich will in der Mittagspause zur Post. Gestern bin ich nicht mehr dazu gekommen. Kann dich doch gleich mitnehmen. Ich fahre nämlich mit dem Lieferwagen zur Paketannahme. Da sparst du dir einen Weg. Ah, nein, danke, Bill. Das ist sehr freundlich von dir. Aber ich habe die Adresse noch gar nicht draufgeschrieben und einen Brief will ich auch noch einlegen. Ziemlich schwer, das Ding. Wer ist denn der Glückliche? Ach, nur mein Vetter. So, der Vetter. Ja, wirklich. Mein Vetter. Das ist natürlich was anderes. Entschuldige, Jane, manchmal dauert es bei mir etwas lange, bis der Groschen fällt. Bitte, Mr. Perkins. Ist es wirklich so dringend? Sir, ich habe soeben unseren Bargeldbestand überprüft. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass 25.000 Pfund fehlen. Bitte, Perkins, nochmal. Was fehlt? Eine Summe von genau 25.000 Pfund, Sir. Perkins, bitte erklären Sie sich näher. Das ist doch unmöglich. Sir, es ist leider eine Tatsache. Perkins, soll das ein Geständnis oder eine Erklärung sein? Selbstverständlich eine Erklärung, Sir. Eine Erklärung. Wie konnte das geschehen? Das frage ich mich auch, Sir. Ich suche schon die ganze Zeit nach einer Erklärung. Sind Sie auch ganz sicher? Ich meine, irren Sie sich nicht? Ganz sicher, Sir. Wenn es nicht so wäre, hätte ich mich nicht bei Ihnen anmelden lassen. Tja, mein lieber Perkins, für Sie persönlich eine dumme Sache. Das bringt Sie in eine sehr zweideutige Situation. Das ist mir vollkommen klar, Sir. Der Verlust kann nur auf eine Nachlässigkeit Ihrerseits zurückzuführen sein. Schon möglich, Sir. Was soll das heißen, Perkins? Schon möglich? Dass mir die Einzelheiten dieses Vorgangs vollkommen unbekannt sind, Sir. Gewiss, ein Verlust entsteht der Bank nicht. Wir sind versichert. Aber die Scherereien. Dieser Vorfall wird natürlich polizeiliche Ermittlungen zur Folge haben. Selbstverständlich, Sir. Verdammt nochmal, Perkins, und das sagen Sie mir alles so ruhig, als ob Sie das gar nichts anginge. Perkins, ich möchte jetzt endlich von Ihnen wissen, was das alles zu bedeuten hat. Dass diese Summe verschwunden ist, Sir. Spurlos verschwunden. Einfach weg. Auf den Schilling genau 25.000 Pfund? Auf den Schilling genau 25.000, Sir. Wann haben Sie den Fehlbetrag festgestellt, Perkins? Erst vor kurzem, Sir, bei der üblichen Kontrolle. Haben Sie alles noch einmal überprüft? Ja, Sir. Zweimal sogar. Sind Sie den ganzen Morgen in Ihrem Schalter allein gewesen? Das möchte ich annehmen, Sir. Sie nehmen das nur an? Ich möchte mich da nicht zu sehr festlegen. Fast jeden Tag steht die Verbindungstür zu den anderen Schaltern mal offen. Möglicherweise war das auch heute mehrmals der Fall. Genau wissen Sie das nicht? Nein, Sir. Aber Sie glauben, dass die Tür heute offen gestanden hat? Ich halte das für möglich, Sir. Und Sie glauben, dass einer von den anderen Kassierern das Geld genommen hat? Keinesfalls, Sir. Ist Ihnen die unausbleibliche Schlussfolgerung klar? Ja, Sir. Wenn die anderen es nicht waren, dann muss ich es gewesen sein. Genau so ist es. Das begreife ich. Und Sie sagen, dass Sie es nicht waren? Selbstverständlich, Sir. Kommen Sie mit, Perkins. Wir holen jetzt Ihren Abteilungsleiter und zählen jeden Penny, den wir haben. Die ganze Sache muss ein Irrtum sein. Ich hoffe es, Sir. Keine Spur von dem Geld, Sir. Wenn das Geld noch im Hause wäre, dann hätten wir es gefunden. Wollen Sie rauchen, Mr. Perkins? Nein, danke, Sir. Ich bin nicht Raucher. Sehr vernünftig. Tja, mein lieber Perkins. Was machen wir nun mit Ihnen? Das Richtigste wäre, Sie ließen mich verhaften, Sir. Aber Sie glauben doch nicht etwa, Sir, dass Mr. Perkins das Geld genommen hat. Ich bin durchaus bereit, Sir. Darum geht es jetzt nicht, Perkins. Wenn ich nur einen Augenblick der Meinung wäre, Sie könnten schuldig sein, ich würde nicht zögern, selbst wenn Sie mein Bruder wären. Aber ich halte einen Diebstahl für ausgeschlossen. Vielleicht sind Sie unachtsam gewesen. Das lässt sich so genau nicht sagen. Ich kenne das Bankfach und weiß, dass mit der Zeit eine gewisse Routine einreißt. Meine persönliche Meinung ist die: Das Geld hat die Bank nie verlassen. Es ist entweder immer noch hier oder es ist niemals hier gewesen. Ja, Sir, das ist einleuchtend. Deshalb werde ich jeden Angestellten durchsuchen lassen, bevor er das Haus verlässt. Dadurch erhalte ich Gewissheit, dass das Geld auch über Nacht noch hier bleibt. Die Kriminalpolizei wird dann die weitere Aufklärung übernehmen. Und Sie werden mich heute Nacht nicht einmal überwachen lassen, Sir? Nein, Perkins. Entschuldigen Sie, Sir, aber vielleicht machen Sie damit einen Fehler. Mr. Perkins hat recht, Sir. Sie würden sich scharfer Kritik aussetzen, wenn die Presse erfährt... Die Presse! Kein Wort darf nach außen dringen. Strengste Schweigepflicht für alle. Rufen Sie mir gleich alle Angestellten zusammen. Sehr wohl, Sir. Das Schlimmste ist überstanden, Darling. Wir sind in Sicherheit. Alles Weitere ist reine Nervensache. Hast du gar keine Angst? Nicht ein bisschen. Hast du das Päckchen gut untergebracht? Ja, in der Mittagspause. Bill Tompkins hat sich heute Morgen sogar gewundert, weil ich so schnell zurück war von der Bank. Großartig. Früher oder später werden sie drauf kommen, dass wir beide was miteinander zu tun haben. Und dann wird Bill deine Rekordzeit bezeugen. Aber richtig ist es nicht, was wir getan haben, Cliff. Andererseits, wir können das Geld so gut gebrauchen. Wir können endlich heiraten, wir müssen nicht erst lange sparen. Wenn sie uns bloß nicht fassen. Das können sie nicht, der Platz ist gut, sie werden das Geld nicht finden. Das Leben ist hart, Gefühlsduselei nutzt niemandem was. Ich würde mich schämen, wenn ich mich fassen ließe. Ich glaube, ich bin zu altmodisch erzogen. Du wirst mir doch nicht noch umkippen. Oh nein, Cliff, das wäre jetzt dumm von mir. Dazu ist es zu spät. Glaub mir, wir sind in Sicherheit. Vielleicht heiraten wir schon in einem Jahr. Nach 2 Jahren besorge ich mir eine andere Stelle. Aber bis dahin leben wir so weiter wie bisher. Keinerlei Veränderungen. Ganz unauffällig. Du meinst, dass wir 2 Jahre lang nichts von dem Geld haben sollen? Nicht einen Penny, Jane. Du darfst jetzt nicht einmal in einem neuen Kleid zur Arbeit kommen, zum Beispiel. Das würde unter Garantie auffallen. Wir dürfen keinen Verdacht auf uns lenken. Ist noch was? Oh nein, Cliff, nein. Treten Sie näher, Perkins. Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Mr. Hewison und Mr. Dumfries. Bitte, meine Herren, ich stehe zu Ihrer Verfügung. Mr. Perkins, wann haben Sie den Fehlbetrag festgestellt? Gestern Mittag bei der üblichen Kontrolle. Und morgens vor Schalteröffnung? War da noch alles in Ordnung? Ich meine, gab es da noch kein Manko? Morgens kontrolliere ich nicht, weil wir abends nach Schalterschluss genau abrechnen. Nachts gibt es ja keine Veränderungen. Sollte man eigentlich nicht behaupten. Können Sie mir sagen, welche Kunden Sie persönlich abgefertigt haben gestern Vormittag? Ja, Sir. Ich habe Ihnen eine Aufstellung mitgebracht. Ah, sehr gut. Lassen Sie sehen. Spaßige Sache, was, Mr. Perkins? 25.000 Pfund. Einfach futsch. Ich würde sagen, das ist bedauerlich, Sir. Nicht mal eine Vorstellung haben Sie, wie sich das so abgespielt hat? Nein, Sir. Ob nicht vielleicht wer durchs Schalterfenster gefasst hat? Hat den Zaster einfach so gekrallt? Kaum denkbar, Sir. Dann müssen wir ja denken, dass einer war, der im Schalter drin saß. Stimmt's oder habe ich recht? Sehr naheliegende Schlussfolgerung, Sir. Sagen Sie, Mr. Perkins, sind Sie verheiratet? Nein, Sir. Freundin oder Verlobte? Ja, Sir. Name? Jane Johnson. Sie arbeitet im Büro der Edison Wholesale Hardware Company. Moment mal. Soweit ich Ihre Aufstellung entnehme, war Miss Johnson gestern auch hier. Ja, Sir. Sie hat einen Lohnscheck eingelöst. Weiter nichts? Nein, Sir. Überweisungsaufträge hatte sie nicht und die Belege über Kontoveränderungen lagen noch nicht vor. Warum wurde Miss Johnson gerade von Ihnen bedient und nicht von einem anderen Kassierer? Weil ich alle Lohnschecks über 1.000 Pfund auszahle. Das war fürs Erste alles, was ich wissen wollte, Mr. Perkins. Dann darf ich mich zurückziehen, Sir? Selbstverständlich, Perkins. Sagen Sie mir bitte, Sir, wer hat alles Zugang zu dem Tresor? Nun zunächst Mr. Perkins als Oberkassierer. Er gibt morgens das Bargeld aus an die 3 Kassierer, abends rechnet er mit ihnen ab. Bei beiden Gelegenheiten haben diese 4 Personen Zutritt zum Tresor. Manchmal auch im Laufe des Tages, wenn zusätzlich Bargeld benötigt wird. Und wer noch? Wie meinen Sie das, Inspektor? Es sind hauptsächlich diese 4 Personen. Ach so, der Abteilungsleiter natürlich auch. Und ich selbstverständlich. Ich kann jederzeit in den Tresorraum gehen. Also insgesamt 6 Personen. Ganz recht, Inspektor. Darf ich Sie bitten, Sir, mir einen Raum zur Verfügung zu stellen und mir nacheinander die 3 Kassierer zu schicken? Den Abteilungsleiter bitte zum Schloss. Ich werde alles veranlassen. Vielen Dank, Sir. Ach, da fällt mir noch ein. Ist Ihre Bank gegen Diebstahl und Einbruch versichert? Ja. Die Versicherungsgesellschaft wird auf jeden Fall haften. Das hat man mir schon zugesagt. Herein. Miss Johnson? Ja? Mein Name ist Hewison. Inspektor Hewison von Scotland Yard. Kriminalpolizei. Ach, bitte erschrecken Sie nicht. Ich möchte nur ein paar Fragen an Sie richten. Ich wollte Sie nicht in Ihrem Büro anrufen. Das Gerede. Sie verstehen. Nehmen Sie doch Platz. Möchten Sie Tee? Nein, danke, Miss Johnson. Ich bin wirklich nur für einen Moment vorbeigekommen. Können Sie sich denken, warum? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht, Inspektor. So, so. Miss Johnson, Sie sind doch bekannt mit Mr. Perkins. Ja, wir sind so gut wie verlobt. Was heißt so gut wie? Wir müssen noch warten mit ihm heiraten, bis wir genug gespart haben. Deshalb wollen wir auch nicht, dass unsere Beziehungen bekannt werden. Aha. Haben Sie noch Eltern, Miss Johnson? Nein. Geschwister? Nein. Sie wohnen noch nicht lange hier. Wo haben Sie vorher gewohnt? Bei meiner Tante. Sie ist vor einem Vierteljahr gestorben. Seitdem wohne ich hier in Untermiete. Miss Johnson, hat Ihnen Mr. Perkins von einem Gelddiebstahl in seiner Bank erzählt? Ja, natürlich, das hat er mir erzählt. So. Da wissen Sie natürlich auch, wie viel Geld gestohlen wurde. Ich glaube, 25.000 Pfund. Aber was hat das mit mir zu tun, Inspektor? Miss Johnson, Sie waren doch gestern Morgen in der Bank, haben Lohngelder für Ihre Firma geholt, stimmt's? Ja. Hat Ihnen denn mein Verlobter das nicht schon gesagt? Wo sind Sie hingegangen, als Sie aus der Bank kamen? Gleich zu meiner Firma. Sie können bei uns im Büro fragen. Mr. Tompkins weiß das sicher noch. Und was haben Sie gestern in der Mittagspause gemacht? Da war ich zur Post. Was haben Sie dort gemacht? Ein Päckchen abgeschickt. An wen? An meinen Vetter. Ja, an meinen Vetter. In Wolfhampton Village. Darf ich fragen, was in dem Päckchen war? Oh, nur ein paar Süßigkeiten und Spielsachen. Eine kleine Holzeisenbahn und ein Püppchen. Mein Vetter hat zwei Kinder, einen Jungen und ein Mädchen. Hatte. Inspektor, ich verstehe nicht, wozu Sie das wissen müssen. Ach, eine Routine-Sache, Miss Johnson. Geben Sie mir doch bitte noch die Adresse Ihres Vetters, ja? Jeremy Peacock, Wolverhampton Village, bei Shaketown, Sussex. Also, Inspektor, worum geht's? Sehr gemütlich, Ihre Bude, Mr. Tompkins. Junggeselle müsste man sein. Wie gesagt, ich möchte nur ein paar Auskünfte von Ihnen. Sie sind bei der Edison Wholesale Hardware Company beschäftigt. So ist es. Als was? Wie soll ich das erklären? Wir sind eine kleine Firma. Da muss jeder mal alles machen. Im Allgemeinen mache ich den Versand. Und Miss Johnson hilft Ihnen dabei? Ja, macht aber auch Botengänge. Zum Beispiel? Na, täglich zur Bank oder zur Post. Manchmal erledige ich das auch mit, wenn ich sowieso mit dem Lieferwagen raus muss, zum Bahnhof oder zum Lager. Aber vorgestern war Miss Johnson auf der Bank und hat Lohngelder geholt. Ja, stimmt. Vorgestern war Lohntag und da war Miss Johnson hin. Dann kennen Sie Miss Johnson näher? Ich meine, sind Sie manchmal mit ihr zusammen? Nach Feierabend? Ich wüsste nicht, Inspektor, wen das was angeht. Kennen Sie Mr. Clifford Perkins? Ja. Woher kennen Sie Mr. Perkins? Weil ich doch auch manchmal die Botengänge zur Bank mache. Das habe ich doch schon gesagt. Als Miss Johnson vorgestern von der Bank kam, hatte sie da die Tasche mit den Lohngeldern noch bei sich? Nein, die hatte sie wohl schon beim Buchhalter abgegeben. Das machen wir immer zuerst. Alles, was wir von der Bank holen, geben wir gleich in der Buchhaltung ab. Bargeld, Gutschriftsbelege, Kontoauszüge und so weiter. Er hatte Miss Johnson irgendetwas bei sich? Vielleicht ein Postpäckchen? Ja, stimmt. Sie sagte, sie wolle es mittags zur Post bringen. Ich wollte ihr noch einen Gefallen tun und es mitnehmen, weil ich mit dem Lieferwagen raus musste. Aber sie hatte noch keine Adresse drauf geschrieben. Und einen Brief wollte sie wohl auch noch reinlegen. Und hat Miss Johnson es mittags zur Post gebracht? Ich nehme an. Wieso nehmen Sie das an? Na, ich war ja nicht dabei. Ich habe ihr zwar angeboten, sie schnell hinzufahren, dann hätten wir hinterher noch essen gehen können. Aber sie wollte nicht. Er hatte Miss Johnson das Päckchen schon bei sich, bevor sie zur Bank ging. Weiß ich nicht. Ich habe sie vorher nicht gesehen. Wissen Sie, wer das Päckchen bekommen sollte? Ja. Sie sagt ihr Vetter. Ich danke Ihnen, Mr. Tompkins. Das war zunächst alles, was ich von Ihnen wissen wollte. Kaum war ich zu Hause, kam einer von der Kriminalpolizei, ein Inspektor Huysen. Ob ich an dem Tag in der Bank war und Lohngelder für unsere Firma geholt hätte, wo ich hingegangen wäre, als ich aus der Bank kam, was ich in der Mittagspause gemacht hätte und so weiter. Ich habe gesagt, ein Päckchen zur Post gebracht. Och, wie konntest du? Das hättest du doch nicht sagen dürfen. Doch, Cliff, das hätte er sowieso rausgekriegt. Da braucht er bloß Bill Tompkins zu vernehmen. Bill hat doch das Päckchen gesehen. Das erzählt er bestimmt, wenn der danach gefragt wird. Und wie ging's weiter? Na, er fragte, an wen ich das Päckchen geschickt hätte und was drin war. Ich hab gesagt, an meinen Vetter. Und dass Süßigkeiten und Spielsachen drin waren. Eine kleine Holzeisenbahn und ein Püppchen. Weil mein Vetter doch zwei Kinder hat, hab ich gesagt. Stimmt ja auch. Um Himmels Willen, Jane, das können die doch nachprüfen. Vielleicht sind sie schon bei deinem Vetter gewesen. Reg dich nicht auf, Cliff. Alles schon in Ordnung. Als der Inspektor weg war, bin ich gleich losgelaufen und habe die Spielsachen besorgt. Die Geschäfte waren doch noch offen. Dann habe ich das Päckchen gepackt und auf der Hauptpost abgeschickt. Das ist bestimmt schon da. Ja, aber das Päckchen ist einen Tag später abgegangen. Das sieht man doch am Poststempel. Diese Panne hätte nicht passieren dürfen. Cliff, ich verstehe dich nicht. Sollen Sie doch ruhig nach dem Päckchen fragen bei meinem Vetter. Da sind doch wirklich Spielsachen und Süßigkeiten drin. Also können Sie uns gar nichts anhaben. Doch, Jane. Das Aufgabedatum für das Päckchen, das ist der erste feste Anhaltspunkt für Scotland Yard. Cliff, du hast doch nicht etwa Angst? Ach, was heißt Angst? Beweisen könnt ihr uns gar nichts. Aber die Sache gefällt mir nicht. Das mit dem Päckchen hatte ich nicht einkalkuliert. Beobachten tun sie mich auch schon. Wie denn? Du wirst richtig beschattet? Unsinn. Bei mir am Schalter, da steht immer so ein Dicker rum. Glotzt wie ein toter Schellfisch. Er passt genau auf, was ich mache. Manchmal verschwindet er, aber er kommt immer wieder. Jane, hast du schon mal jemanden mit den Augen gähnen sehen? Lach du nur. Irgendwas stimmt da nicht. Warum steht der Kerl dauernd bei mir rum und glotzt? Mir ist jedenfalls nicht zum Lachen zumute. Also der Reihe nach, Lewson. Hier Superintendent Bruce. Veranlassen Sie eine Gegenüberstellung mit der Frau, wie? Jawohl, sofort verhaften. Ende. Wo waren wir stehen geblieben, Jusen? Ach ja, die drei Kassierer. Keine Verdachtsmomente, Sir. Der Oberkassierer hat sie unterm Daumen, kann praktisch nicht an das Geld rangekommen sein, ohne sein Wissen. Und der Oberkassierer? Ja, da sieht die Sache schon anders aus. Hat Zugang zum Tresor und vor allem die Möglichkeit, das Geld ungesehen aus der Bank rauszukriegen durch seine Braut, die Lohngelder für ihre Firma geholt hat am gleichen Tag. Haben Sie sich das Mädchen mal näher angesehen? Ja, Sir. Sie will an dem fraglichen Tag ein Päckchen an ihren Vetter geschickt haben. Natürlich mit harmlosem Inhalt. Ein Arbeitskollege von ihr hat das Päckchen gesehen, weiß aber nicht, ob sie es wirklich mittags abgeschickt hat, wie sie vorgab. Haben Sie die Adresse des Vetters? Ja, ein kleines Nest, ungefähr 30 Meilen von hier in Sussex. Fahren Sie hin, prüfen Sie nach, ob die Angaben stimmen. Noch was? Den Abteilungsleiter können wir auch ausklammern, Sir. Geht nie allein in den Tresorraum, ein ganz vorsichtiger. Nur mit dem Oberkassierer zusammen, abends zum Abrechnen und Überprüfen. Verlässt auch den Raum wieder mit ihm zusammen. Sein Privatleben? Mehr als solide. Glücklich verheiratet, kein teures Hobby, kleines Vermögen ist auch da, wirft Zinsen ab und vermehrt sich. Langsam aber sicher. Bleibt noch der Direktor. Ja, Lewson? Was ist mit dem Direktor? Heikle Sache, Sir. Erstens bleibt er häufig länger nach Feierabend. Das war auch an dem fraglichen Tag der Fall. Zweitens hat er jederzeit Zugang zum Tresor. Und drittens lebt er auf ziemlich großem Fuß. Inwiefern? Sohn studiert in Cambridge, Tochter befasst sich mit Nichtstun und Partys, Gattin macht hohe Rechnungen beim Juwelier und Kirschner. Dazu wird ein gastfreies Haus geführt und im Sommer geht es nach Teneriffa oder Miami Beach. Man müsste auch mal Bankdirektor sein. Dann ist da noch eine kleine Statistin vom Covent Garden. Der hat ein Haus in Bloomsbury gemietet. Hübsch? Ja. Und 20 Jahre jünger als die Frau Direktor, Sir. Wie groß ist sein Vermögen? Das konnte ich leider noch nicht feststellen, Sir. Erkundigen Sie sich bei der Steuerbehörde. Die Vollmacht lassen Sie sich gleich ausständig unterschreiben dann. Und noch eins, Sir. Zwei Tage, bevor die 25.000 in der Bank verschwunden sind, hatte er einen ziemlich hohen Spielverlust in seinem Club. Ich konnte aber leider noch nicht ermitteln, wie viel. Nehmen wir mal an, Versicherungsbetrug. Für die Bank entsteht kein Schaden, die Dividende sinkt nicht. Gar nicht schlecht. Ganz Ihrer Meinung, Sir. Nehmen Sie sich mal den Direktor vor. Aber vorsichtig, wenn ich bitten darf, kein Porzellan zerschlagen. Und natürlich das Päckchen. Am besten, Sie fahren gleich mal in dieses Nest und sehen nach, was das Fräulein Braut so eingepackt hat. Jawohl, Sir. Hallo? Sind Sie Mr. Jeremy Peacock? Da bin ich, Sir. Tommy Kusch. Und Sie haben eine Cousine in London? Jane Johnson? Stimmt. Wieso, ist was mit der? Nein, keine Sorge. Ich wollte Sie nur etwas fragen. Moment mal. Wer sind Sie denn eigentlich? Ach, Verzeihung. Ich bin Inspektor Lewison von Scotland Yard. So. Ich möchte ein paar Fragen an Sie richten. Bitte. Haben Sie zufällig in diesen Tagen ein Päckchen von Ihrer Cousine Jane bekommen? Ja, stimmt. Gestern. Was waren drin? Für die Kinder was zum Spielen, ein paar Süßigkeiten. Eine kleine Eisenbahn aus Holz? Weiter nichts. Was soll noch drin gewesen sein? Ja, haben Sie noch das Papier, worin das Päckchen eingewickelt war? Da fragen Sie mich zu viel, Sir. Hey, Sie! Ja, was ist denn los? Wo ist das Papier geblieben, wo Chens Päckchen drin eingewickelt war? Da hab ich aufs Klosett gelegt. Ich glaube nicht, Sir, dass noch was davon da ist. Wir hatten nämlich gestern Abend ein paar Freunde aus der Nachbarschaft zu Besuch. Da haben wir natürlich Bier getrunken. Und Pflaumen vorher gegessen. Aber Sie können sich selbst überzeugen. Hier, gleich neben dem Stall. Ja, Sie haben recht, Mr. Peacock. Warum brauchen Sie denn das Papier? Ach, wir dachten nur, das Päckchen wäre verwechselt worden, aber es scheint ja alles in Ordnung zu sein. Schickt Ihre Cousine öfter Päckchen mit Spielzeug? Klar, so 2-3 Mal im Jahr und Weihnachten auch. Sie hängt an den Kindern. Ist ein gutes Mädchen. Mr. Peacock, können Sie mir bitte noch sagen, wo Ihr Postamt ist? Ein richtiges Amt haben wir hier in der Gegend nicht. Das ist bloß eine Nebenstelle in Checktown. Die hat Miss Bullfiddle unter sich. Die macht das so nebenbei. Austragen tut der alte Fletcher meistens. Der wohnt im Haus neben mir. Wenn zu ist, dann ist Miss Bullfiddle hinten in ihrem Garten. Danke, Mr. Peacock. Inspektor, ich weiß nicht, wie Sie sich das so vorstellen. Ich habe hier die Postagentur für 7 Dörfer. Das kleinste hat 49 Einwohner, bald werden es 50 sein. Und das größte hat 183. Das sind fast 900 Einwohner. Genau sind es 878, die ich postalisch zu betreuen habe. Gewiss, da ist noch der alte Fletcher, der fährt über Land. Und ein junges Mädchen soll ich bekommen zum Anlernen. Aber die Verantwortung trage ich. Entschuldigen Sie, Miss Bullfiddle, ich wollte nur wissen, wann das letzte Mal in Wolverhampton Village Post ausgetragen wurde. Warten Sie, da muss ich erst nachrechnen. Heute ist Freitag. Montags und donnerstags ist Wolverhampton Village an der Reihe. Verschoben hat sich nichts. Also, das war gestern. Gestern am Donnerstag war Fletcher in Wolverhampton Village. Vielleicht können wir den alten Fletcher mal fragen, ob er zu Mr. Peacock auch etwas gebracht hat. Da brauchen wir gar nicht erst zu fragen. Fletcher ist heute nicht da. Der ist zu seiner Tochter gefahren und kommt erst um Mitternacht zurück. Aber wenn Sie wissen wollen, ob Mr. Peacock Post bekommen hat, dann hätten Sie das auch gleich sagen können. Das weiß ich sowieso besser. Jawohl, Mr. Peacock hat gestern ein Päckchen bekommen aus London. Aus London? Da haben Sie es wohl eingetragen, wenn Sie wissen, dass es aus London kam. Wo denken Sie hin? Päckchen werden nicht eingetragen. Na, woher wissen Sie dann, dass das Päckchen aus London kommt? Na, entschuldigen Sie mal, das sieht man doch mit einem Blick. Schließlich bin ich 30 Jahre bei der Post. Ach, was sage ich? Über 30 Jahre schon. Anfang nächsten Jahres wären es 32 Jahre, genau am 27. Miss Bullfiddle, wenn Sie so mit einem Blick den Stempel erkennen, vielleicht haben Sie sich auch das Datum gemerkt. Das Datum ist uninteressant. Schließlich gehen die Postsendungen von London nach hier nie länger als 2 Tage. 3 Tage sind schon eine Ausnahme. Oft brauchen sie auch nur einen Tag. Jedenfalls hat sich hier noch niemand beklagt, dass Postsendungen von London nach hier zu lange gehen. Also besteht kein Grund, das Datum zu prüfen. Und wo sollten wir dann auch hinkommen, wenn wir das auch noch müssten? Nein, nein, schließlich bin nicht ich verantwortlich für die Schnelligkeit der Post. Da müssten Sie sich schon... Cliff. Ja, Darling. Cliff, du bist so... Ich weiß nicht. Du sitzt schon die ganze Zeit da und redest nicht. Du verbirgst mir doch nichts. Nein, Jane. Sag mal, könntest du deinen Vetter nicht mal anrufen? Natürlich kann ich. Das ist bloß ein bisschen umständlich. Er muss nämlich in die nächste Gastwirtschaft geholt werden. Warum soll ich denn anrufen, Cliff? Herrgott, ich will wissen, ob die Polizei schon da war wegen des Päckchens. Deine Ruhe möchte ich haben. Ich rufe morgen gleich an. Du kannst dich auf mich verlassen, Cliff. Und nun mach wieder ein fröhliches Gesicht. Bitte. Wenn ich geahnt hätte, was jetzt auf einmal alles auf mich zukommt. Der Yard braucht bloß dieses dämliche Päckchen zu finden. Wie das Geld aus der Bank rausgekommen ist, wissen Sie nämlich schon. Weißt du, was der Dicke heute zu mir gesagt hat? Welcher Dicke, Darling? Na, der Dumfries, der da immer bei mir am Schalter rumsteht. Der Dicke mit den Augen wie ein Schellfisch. Er meinte, ich solle dir doch mal ein paar Extrascheine durchs Schalterfenster zuschieben. Würde doch keiner merken. Und dann tat er so, als ob das ein Spaß gewesen wäre. Oh, vielleicht war es wirklich nur ein Spaß. Der und Spaß. Nein, ich glaube, der weiß was. Der wartet bloß, dass er mir die Kehle zudrücken kann. Nun, Inspektor, wie weit sind Sie mit Ihren Ermittlungen? Kurz vor dem Ziel, Sir. Das freut mich. Können Sie schon etwas Näheres sagen? So viel zunächst, Sir, dass theoretisch gesehen nur 2 Personen vermutlich als Täter in Frage kommen können. Der eine ist Ihr Oberkassierer Clifford Perkins. Unsinn, Inspektor. Für meinen Oberkassierer lege ich die Hand ins Feuer. Übrigens, Wer ist denn der andere? Theoretisch kämen Sie noch in Betracht, Sir. Das soll wohl ein Witz sein. Das würde ich mir nie erlauben, Sir. Aber Sie gehören zu den Personen, die jederzeit Zutritt zum Tresorraum haben. Und daraus wollen Sie folgern, ich hätte die 25.000... Ein kleiner Versicherungsbetrug, wie? Die Versicherung haftet ja. Nicht schlecht, kombiniert Inspektor, nicht schlecht. Sie vergessen nur, dass ich auch einer der Hauptaktionäre der Versicherungsgesellschaft bin. Ich hätte mich also selbst betrogen. Dürfte ich mich nach Ihrem persönlichen Einkommen erkundigen, Sir? Schluss, Inspektor. Was soll diese Frage? Sind Sie gekommen, um mich zu vernehmen? Entschuldigen Sie, Sir, aber ich bin gezwungen, alle Möglichkeiten zu prüfen, auch wenn sie noch so abwegig erscheinen. Notgedrungen habe ich also einige Ermittlungen anstellen müssen. Und dabei habe ich festgestellt, dass der Betrag, den Sie in Ihrer Steuererklärung als Einkommen angeben, nicht einmal die Kosten Ihres großzügigen Haushalts decken kann. Ganz abgesehen von den Bezügen einer gewissen Dame in Bloomsbury, von Spielschulden und so weiter. Noch etwas? Es ist nicht meine Aufgabe, Sir, mich mit Steuerhinterziehung oder Versicherungsbetrug zu befassen. Dienstlich jedenfalls nicht. Ganz Ihrer Meinung. Ich sehe unsere Unterhaltung also als beendet an. Mein Anwalt wird sich gegebenenfalls mit Ihnen in Verbindung setzen. Augenblick, Sir. Ich sagte, es ist nicht meine Aufgabe, mich mit Steuerhinterziehung zu befassen. Ich glaube aber, dass die entsprechenden Stellen einen, sagen wir, Hinweis nicht ignorieren würden. Sie hatten zumindest ein paar Unannehmlichkeiten. Ich denke da noch gar nicht an die Presse, die sich für so einen Fall natürlich auch interessieren würde. Sie wollen mich erpressen? Ich möchte mich mit Ihnen einigen, Sir. Ich bin ganz sicher, Sir, dass wir Möglichkeiten finden werden, die uns beide zufriedenstellen. Wenn wir heute zu einer Einigung kämen, wer bürgt mir dann dafür, dass Sie keine weiteren Forderungen stellen? Das Wort eines Gentlemans, Sir. Leider kann ich nicht mit einer Erfolgsmeldung aufwarten, Chef. Wissen Sie eigentlich genau, dass Jimmy Westerton hier in der City ist? Sonst hätten wir diese kostspielige Aktion wohl nicht in die Wege geleitet. Wir wissen ziemlich zuverlässig, dass Westerton in London ist. Einer unserer Gewehrsleute will ihn vorige Woche in Soho gesehen haben. Schön, mir soll es recht sein. Bin ja nur ein kleiner Privatdetektiv. Hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich dem berühmten Bankknacker und Scheckbetrüger Westerton mal einen Job bei Scotland Yard zu verdanken habe. Weshalb ich Sie hergebeten habe. Die Überwachung aller Banken der City bindet eine Menge von unseren Leuten. Unseren Mann aus der City Trust and Savings Company brauche ich für einen anderen Fall. Ich müsste Sie also bitten, die Überwachung der City Trust and Savings Company zusätzlich zu übernehmen. Gegen ein angemessenes Honorar natürlich. Geht in Ordnung. Ist ja nicht weit weg von meiner Bank. Bloß, was ist da groß zu tun? Tagsüber kann ein Unbefugter da nicht rankommen, an die Safes. Richtig. Deshalb lautet Ihr Auftrag Überprüfung der Alarmanlagen oder Zugangsmöglichkeiten. Wenn es Western gelingt, in irgendeiner Bank der City einen Coup zu landen, sind wir in der Öffentlichkeit blamiert. Ich werde mich umsehen, Chef. Kleiner Ortswechsel ab und zu kann nicht schaden. Der Perkins glaubt bestimmt schon, ich habe ihn in Verdacht, die 25.000 Pfund geklaut zu haben. Kunststück, den ganzen Tag lungere ich vor seinem Schalter rum. Dass wir uns recht verstehen, Dumfries. Die Sache mit dem Bankdiebstahl ist Aufgabe von Inspektor Lewson. Ihre Aufgabe ist es, Jimmy Westerton rechtzeitig zu erkennen, wenn er die Bank betreten sollte, und ihn notfalls festzuhalten, bis wir da sind. Klar. Okay, Chef. Werd mit Jimmy so lange pokern, bis Sie da sind. Wieder hier, Mr. Dumfries. Ich habe Sie direkt vermisst. Kann mich eben nicht trennen von diesem bombastischen Etablissement. Haben Sie denn Ihre Ermittlungen immer noch nicht abgeschlossen? Ach, das dauert manchmal Monate, Mr. Perkins. Kein toller Betrieb heute, was? Übrigens, wie geht's Ihrem Fräulein Braut? Oh, danke, der geht's gut, danke. Sie sind wohl schon lange zusammen? Ja, so lange, wie sie bei Ihrer Firma ist. 2,5 Jahre. Warum heiraten Sie eigentlich nicht? Haben Sie gar keine Angst, dass Ihnen ein anderer ins Gehege kommt? Nein, Sir. Aber leider müssen wir noch warten. Unsere Ersparnisse reichen noch nicht. So ein Pech. Ich habe Sie vorhin getroffen. In der City Trust and Savings Company. Wen haben Sie getroffen? Na, Ihre Braut. Muss sich um eine Verwechslung handeln, Sir. Ganz bestimmt eine Verwechslung. Was soll sie denn ausgerechnet in der Savings Company? Verwechslung? Sowas passiert mir nicht, Mr. Perkins. Das war sie. Dafür lasse ich mich hängen. Und ich meine, sie wird schon ihren Grund gehabt haben, warum sie da hingegangen ist. Was zum Teufel hattest du in der Savings Company zu tun? Habe ich dir nicht gesagt, dass wir jedes Aufsehen vermeiden wollen? Aber Cliff, ich war doch gar nicht. Komm, lüg nicht! Der Dicke mit den Schellfischaugen hatte ich gesehen. Jane, bist du denn wahnsinnig? Ach, Cliff, ich wollte doch bloß mal gucken. So viel Geld. Auf einmal hatte ich Angst, es ist vielleicht nicht mehr da. Cliff, ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Ich musste hin. Du übrigens, ich habe bei meinem Vetter angerufen. Der Inspektor ist da gewesen, hat nach dem Päckchen gefragt, wollte auch das Packpapier sehen. Aber Bessie hat es schon aufs Klosett gelegt und da hat er natürlich nichts mehr gefunden. Lass doch das dämliche Päckchen. Aber Cliff, du brauchst dir wirklich keine Sorgen zu machen. Beweisen können sie uns gar nichts, oder? Ja, ahnst du denn nicht, was du angerichtet hast? Der Dicke hat Verdacht geschöpft. Was meinst du, wie lange es jetzt noch dauert und er weiß, wo das Geld ist? Der müsste ja geradezu blöde sein, wenn er sich nicht fragen würde, was du ausgerechnet in der Savings Company wolltest. Cliff, was tun wir jetzt bloß? Weiß nicht. Lass dir was einfallen. Du hast uns die Geschichte schließlich eingebrockt. Und wenn wir einfach verschwinden? Mit dem Geld? Irgendwohin, wo uns keiner kennt. Mit so viel Geld können wir doch um die ganze Erde reisen. Quatsch. Die würden uns überall finden. Oh, Cliff. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Weißt du, was der Dicke in der Savings Company gemacht hat? Ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Möglicherweise hat er dich beobachtet. Pass auf, Jane. Wenn du morgen zu uns in die Bank kommst für eure Firma, dann bring das Päckchen mit dem Geld mit, verstanden? Cliff, was hast du vor? Weiß noch nicht, aber bring das Geld mit. Im Grunde gibt's doch jetzt nur zwei Möglichkeiten. Entweder wir werden gefasst. Nein, Cliff. Doch, Jane. Oder wir kommen dem Dicken zuvor. Ich gehe zum Alten und gebe das Geld zurück. Glaub mir, das ist das Beste. Ehe der Dicke von Scotland Yard zufassen kann. Und wenn sie uns einsperren? Das werden sie nicht. Die Polizei wird nichts erfahren. Das ist immer so, dass Diebstähle in Banken möglichst totgeschwiegen werden, wenn es einer von ihren eigenen Angestellten war. Sowas würde dem Ruf der Bank schaden und die Kunden abschrecken. Also bring das Geld mit, ja? Ich könnte heulen, Cliff. Sie haben richtig kalkuliert, Perkins. Die Umstände zwingen mich zur Diskretion. Es wird also kein Verfahren gegen Sie geben. Ich will auch keine Einzelheiten von Ihnen wissen. Komplizen, Versteck und so weiter. Sir, ich bin ganz allein verantwortlich dafür. Ja, schon gut, Perkins. Dass Ihr Gewissen Sie getrieben hat, das Geld zurückzubringen, ist eigentlich ein gutes Zeichen. Trotzdem möchte ich Sie um eines ersuchen. Kümmern Sie sich in den nächsten 4 Wochen um eine neue Stelle. Sir, ich dachte... Was? Wenn Sie es nochmal mit mir versuchen wollten, ich verspreche Ihnen... Ausgeschlossen, Perkins. Sie haben mich zu sehr enttäuscht. Suchen Sie sich eine neue Stelle und möglichst schnell. Mann, Sie wissen ja gar nicht, was Sie alles angerichtet haben. Sir, es tut mir leid, wenn ich gewusst hätte... Was denken Sie, was ich jetzt für Scherereien habe, um die Sache wieder gerade zu biegen? Verschwinden Sie, Perkins, ehe ich explodiere. Nanu, Perkins. Nicht hinterm Schalter? Gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können nach Hause gehen. Die Sache ist erledigt. Ich habe von Anfang an gewusst, dass Sie mich verdächtigen. Ach nee. Haben Sie eine Erbtante erschlagen? Machen Sie mir doch nichts vor. Sie wollten mir die Kehle zudrücken. Glauben Sie, das habe ich nicht bemerkt? Wozu stehen Sie denn immer hier rum und belauern mich? Sie haben gedacht, das ist wegen Ihnen? Nee. Ich will es Ihnen sagen. Eigentlich Dienstgeheimnis. Schon mal was von Jimmy Westerton gehört? Müsste bei euch Bankleuten eigentlich ein Begriff sein. Ganz raffinierter Urkundenfälscher. Scheckbetrüger. Der Yard hat einen Tipp gekriegt, dass Jimmy sich hier in der City rumtreibt. In jeder Bank steht einer vom Yard herum und passt auf, ob Jimmy irgendwo seine Tricks startet. Weil ich zu den paar Leuten gehöre, die die Ehre haben, Jimmy persönlich zu kennen, hat der Boss vom Yard mich angeheuert. Bin eigentlich Privatdetektiv. Bis jetzt glänzt Jimmy aber noch durch Unanwesenheit. Dann haben Sie meinen Fall gar nicht bearbeitet. Da hatte doch der Boss den schlauen Jüsen geschickt. Wenn Sie alles zugegeben haben, eben bei Ihrem Alten. Schön dumm von Ihnen. Hätte Ihnen den Zaster gegönnt, vor allem der Kleinen, Ihrer Braut. Den Aktionären von der Versicherung hätten die 25.000 nicht wehgetan. Verdammt, wenn ich das gewusst hätte. Sie, Trottel, Sie! Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Tja. Wissen Sie, Perkins, lassen Sie lieber die Finger von solchen Sachen. Es gibt Leute, die haben Nerven für sowas, aber nicht Sie. Ist 3 Nummern zu groß für Sie, dieser Job. Schellfischaugen. Wir brachten ein Kriminalhörspiel von Ruth Herford. Die Personen und ihre Darsteller waren Cliff Perkins, Jürgen Reuter, Jane Johnson, Ellen Rappus, Bankdirektor Walter Niklaus, Inspektor Lewison, Günther Grabert, Dumfries, Privatdetektiv Wolfgang Sorgel, Superintendent Bruce, Wolf Götte. Ferner wirkten mit Regina De Rese, Fred Delmare, Horst Lampe und Friedrich Mockhaus. Schnitt Jutta Bayer, Ton Erika Schütt auf, Regieassistenz Günter Burmann. Regie Walter Niklaus. Und dieses Hörspiel lief erstmals am 11. Februar 1970 um 21 Uhr auf Radio DDR1. Wir erinnern an Walter Niklaus, der in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden wäre. Er war der Regisseur dieses Hörspiels, der zugleich auch den Bankdirektor mit Doppelleben sprach. Schellfischaugen, ein Krimi mit Superintendant und einer erstaunlich glaubhaften Plumpsklotür. Wir müssen an dieser Stelle einmal über Szenentrennung sprechen, also die Zeit- und Ortswechsel der Handlung, die uns akustisch signalisiert werden. Das haben beide Walter Niklaus-Hörspiele unterschiedlich gemacht. Ich persönlich mag es immer, wenn die Szenarien einfach durchrollen und ohne einen verbindenden bzw. trennenden Erzähler auskommen. Hier gab es ja auch keinen. Doch wie klangen die Übergänge? Woher also kennt der Mann die Details? Das ist ein Übergang aus dem ersten Hörspiel Redaktionsschluss. Sie erinnern sich, hier lief immer und immer wieder derselbe Musikfetzen als Trenner. Das eben war das Ende der alten Szene, hier beginnt schon die neue. Ja, bitte. Inspektor Wimber, Scotland Yard. Ja, genau, hier geht es dann irgendwie weiter. Nach der Szene im Sprechzimmer kommt wieder die Musik, dann sind wir wieder woanders und so weiter und so weiter. Im zweiten Hörspiel Schellfischaugen gab es keine Musik. Da wurden die Szenen nur durch sogenannte Blenden beendet und begonnen. Und so klang das. Kommen Sie mit, Perkins. Wir holen jetzt Ihren Abteilungsleiter und zählen jeden Penny, den wir haben. Die ganze Sache muss ein Irrtum sein. Ich hoffe es, Sir. Keine Spur von dem Geld, Sir. Wenn das Geld noch im Hause wäre, dann hätten wir es gefunden. Ja, hier wird am Ende der ersten Szene der Ton leiser und mit Beginn der zweiten schleicht sich der Ton wieder langsam nach oben zurück. Das gab es auch schon vorher in anderen Hörspielstationen, aber warum hier? Die Hörspielabteilung des heutigen MDR und ihre Archivare haben für unseren Podcast wieder einmal fein recherchiert. Die akustischen Blenden in Schellfischaugen sind stilbildend. Einen nur aus wenigen Worten bestehenden Satz so aus- bzw. einzublenden, dass Textende bzw. Textanfang zwar erkennbar leise und laut werden, zugleich aber noch verständlich bleiben, das war eine Leipziger Spezialität. Es handelt sich hierbei um nichts Geringeres als die berühmte Wolfgang-Köhler-Reißblende. Dieser Mann war ein berühmter Toningenieur, der die vielen Hörspiele mitunter Zeitung lesend abmischte und an den Manuskripten nicht interessiert war. Aber Reißblenden konnte Herr Köhler Tag und Nacht perfekt. Woher wissen Sie das? Ja, das sind Informationen aus erster Hand. Walter Niklaus blieb dem Rundfunk verbunden, auch weit über das Ende der DDR hinaus, auch als nach 1989 die Stationen kurzzeitig Einrichtung nach Artikel 36 Einigungsvertrag hießen, kein Witz, machte Niklaus weiter und sagte dazu: Auf jeden Fall konnte ich mir nicht vorstellen, so quasi mit 65 dann, ich war